WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. Der Geburtstag von Jesus von Nazareth. Ein Kind wird geboren, irgendwo in Palästina. Es ist ein Junge. Er heißt Jeschua. Auf Hebräisch bedeutet das Gott hilft. Übers Griechische ins Lateinische wird daraus Jesus. Definitiv können wir nur sagen, dass damals eine ganz große Tradition begann, die so stark geworden ist, dass 1 Milliarde Menschen heute, 2010 Jahre später, Weihnachten feiern. Professor Dieter Viehweger, Theologe und Archäologe in Jerusalem. Er leitet das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes. Als Wissenschaftler weiß er, nur wenn zwei voneinander unabhängige Quellen ein Ereignis belegen, darf es als historisch bezeichnet werden. Die Schilderungen im Neuen Testament zur Geburt Jesu reichen daher als Beleg nicht aus. Vor allem, wenn man weiß, dass die ersten Christen selbst gar nichts aufgeschrieben haben. Weil die erste Generation nach der Auferstehung von Jesus gedacht hat, wir werden noch zu unseren Lebzeiten erlöst, Jesus kommt wieder. Doch er kommt nicht wieder und langsam stirbt die erste Generation aus. Um das Jahr 60 entstehen die ersten Schriftzeugnisse, später werden daraus die 4 Evangelien. Bei Lukas kennen wir die Umstände. Der kommt also aus Antiochien, das liegt in Syrien, und wird von einem reichen Mann mit Namen Theophilus bezahlt. Und der hat diesen jungen, hoffnungsvollen Lukas dazu angestiftet, hat gesagt, du reist jetzt nach Palästina, du befragst die Zeitzeugen, die noch leben, und bitte rette die Überlieferung und prüfe sie kritisch und schreib sie dann in guter Anordnung auf. Wir wollen wissen, wie es wirklich war. Der eine erzählt dies, der andere erzählt das. So reist Lukas los und erforscht die Geschichte. Aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Dass es den Menschen Jesus gegeben hat, daran besteht heute unter Historikern kein Zweifel. Denn mehrere Quellen erwähnen ihn, direkt oder indirekt. Der jüdische Historiker Josephus Flavius, die Römer Tacitus und Sueton. Diese Hinweise entstehen allerdings erst Ende des ersten Jahrhunderts. Und sie thematisieren nicht die Geburt Jesu, sondern die Auswirkungen seiner Lehren im Römischen Reich. Wann also könnte dieser Jesus das Licht der Welt erblickt haben? Folgende Indizien sind bekannt. Er wird während der Regierungszeit von Kaiser Augustus geboren. 27 vor bis 14 nach Christus. In Jerusalem herrscht Herodes der Große, jüdischer König von Roms Gnaden. Bis 4 vor Christus. Quirinius ist römischer Statthalter. Bis 7 vor Christus. Der Stern von Bethlehem oder die große Konjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische. Astronomen beobachten dieses Himmelsphänomen etwa 7 vor Christus. Dieter Viehweger fasst zusammen. Das ist das Einzige, was sicher ist. Jesus ist vor Christus geboren. Das klingt jetzt ganz furchtbar. Also es gibt das Jahr Null sowieso nicht. Und man muss Jesu Geburt in jedem Fall vor der Zeitrechnung ansehen. Also 4 vor mindestens, 7, 8 vor wahrscheinlich. In Galiläa, im Norden des heutigen Israel, wächst dieser Jesus auf. Vermutlich erlernt er einen Beruf, vielleicht Bauhandwerker wie sein Vater. Geht er zur Schule? Kann er lesen und schreiben? Wir wissen es nicht. Doch da er aus den heiligen jüdischen Schriften zitiert, dürfte er sie auch gelesen haben. Möglich, dass Jesus einige Zeit bei den Essenern verbringt, einer jüdischen Sekte, die sich damals radikal distanziert hat von den Gelehrten im Tempel zu Jerusalem, vor allem von den Sadduzäern, der korrupten Priesterkaste. Das hohe Priesteramt war käuflich geworden und die lebten also nur von dem, was die Römer aus dem Volk herauspressten und sie selber mit. Seit Pompeius 63 vor Christus Jerusalem erobert hat, stehen die Juden unter römischer Besatzung. Die von Rom eingesetzten Könige und Statthalter herrschen mit harter Hand. Die Sehnsucht ist groß nach einem, der das Volk Israel vom Joch der Fremdherrschaft befreit, real und spirituell. Es ist eine religiös ganz unruhige Zeit. Eigentlich wartete man jeden Tag auf die Ankunft des Weltherrschers. Es war so, dass man gedacht hat, kommt der Messias heute, oder kommt er erst nächstes Jahr oder kommt er übernächstes Jahr. Aber dann ist schon lange hin. Idealer Nährboden für Propheten und Wanderprediger jeder Art. Die Historiker berichten von etlichen charismatischen Persönlichkeiten in dieser Zeit. Einige verstehen sich auch aufs Wunderheilen. Jesus aus Nazareth zählt zu ihnen. Zuerst sieht man ihn im Dunstkreis von Johannes, den sie den Täufer nennen. Ein wortgewaltiger Mann, der am Jordan die Menschen mit Wasser von ihren Sünden reinwäscht, so erzählt man sich in Jerusalem. Doch Johannes überzieht mit seiner Kritik am König und wird hingerichtet. Jesus tritt quasi in seine Fußstapfen. Er bringt dieselbe Botschaft wie der Täufer, also Umkehr. Professor Ludger Schenke, katholischer Theologe und Neutestamentler aus Mainz. Wohin sollten die Menschen umkehren? Natürlich zum Willen Gottes. Der war in der Tora, also in den Büchern des Mose, festgelegt. Und diesen Willen Gottes sollten die Menschen nun vollziehen. Dass Jesus diese Tora auf den eigentlichen Kern hinzuspitzen, nämlich liebe deinen Nächsten. Das dürfte nun noch die Besonderheit bei Jesus gewesen sein. Wobei eines aus damaliger Sicht völlig klar ist. Jesus wollte keine eigene und vor allen Dingen keine neue Religion gründen. Es ging ihm um den Gott des Alten Testaments, um den Gott Israels, den er Vater nennt. Es ging ihm um den Glauben des Abraham und des Jakob, um eine Erneuerung der Traditionen Israels. Aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 19. Es war der Tag vor dem Passafest. Pilatus sagte zu den Juden, da ist euer König. Sie aber schrien, weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die Hohepriester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere. Pilatus ließ ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Es kann ein Justizmord gewesen sein, das ist sogar eher wahrscheinlich. Pilatus galt ja ohnehin als ein sehr brutaler Regent, der alle antirömischen Bewegungen sofort ganz brutal gestoppt hat. Keiner darf sich ungestraft König der Juden nennen. Politisch ist dies ein Angriff auf die römische Besatzungsmacht. Dem von Jesus überlieferten Satz, mein Reich ist nicht von dieser Welt, trauen vermutlich auch die jüdischen Tempelpriester nicht. Sie übergeben den Prediger der römischen Gerichtsbarkeit. Der Tod am Kreuz ist ein brutales Ende. Enttäuschung, Frust, Trauer machen sich breit unter denen, die sich mehr von Jesus erhofften. Nun sagen die Christen, nein, nein, der kommt wieder. Der wird nicht scheitern. Zum Schluss ist er der wirkliche Herrscher. Eine Bestätigung, dass Jesus der richtige Messias ist, finden sie nach seinem Tod in den Prophetenworten der jüdischen Überlieferung. Da wird Bethlehem als Geburtsort angedeutet und Jesaja spricht von einer jungen Frau, die den Erlöser gebären werde. In der griechischen Version des hebräischen Bibeltextes wird daraus die Jungfrauengeburt. Ein klassischer Übersetzungsfehler. Theologen wissen das. Die christliche Urgemeinde entwickelt sich zuerst als rein jüdische Sekte und gerät innerhalb des Judentums schnell unter Druck. Doch gleichzeitig begünstigt die religiöse Toleranz im Römischen Reich die Verbreitung der neuen Glaubensrichtung. Denn, so Dieter Viehweger, es war eine gute Alternative zu dem polytheistischen Ausverkaufsladen, den das Römische Reich darstellte. Man hatte Götter, aber man spottete über sie, sie waren einfach nicht verlässlich. Erst als einige frühchristliche Gemeinden den römischen Kaiserkult in Frage stellen, reagiert die Staatsgewalt mit Verfolgung. De facto machen die Römer aber noch lange keinen Unterschied zwischen Juden und Christen. Der wird erst um das Jahr 100 erkennbar, als tonangebende jüdische Theologen die Christen aus dem Judentum ausschließen. Während sich der Glaube an Jesus Christus weiter verbreitet, streiten die Christen schon bald über die genauen Inhalte dieses Glaubens. War Jesus Mensch und Gott? Existierte der Gottessohn schon vor seiner Geburt? Ist nur der Vater Gott? Das Konzil von Nicea 325 von Kaiser Konstantin I. einberufen, bringt eine Wende. Die versammelten Bischöfe einigen sich auf die Trinität Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der römische Kaiser fördert das Christentum aktiv, um sein Reich politisch zu konsolidieren. Neuere Forschungen belegen, dass es drei Kaiser nach Konstantin noch einmal einen heftigen Versuch gibt, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Julian I. will das Christentum in die römische Vielgötterwelt einordnen. Das geht schief. Die bis dahin dezentral organisierten christlichen Bischöfe wehren sich und gehen gewissermaßen zum Gegenangriff über. Sie professionalisieren Lehre und Verkündigung, legen Liturgien und Festtagskalender fest. Sie richten das Amt eines Oberhirten ein und schreiben erstmals die christliche Gotteslehre genau auf. Was zur Folge hat, dass abweichende Meinungen fortan verboten und verfolgt werden. Die christliche Zeitrechnung setzt sich erst im 6. Jahrhundert durch. Mit dem Untergang Roms gerät auch das Christentum in die Mühlen der Völkerwanderung. Christliches Wissen überdauert in Klöstern und Kathedralen. Im Orient steigt eine neue Religion auf, der Islam. Nach 1000 verändert sich Europa, die Bevölkerung erreicht größere Zahlen, es entstehen Städte. Das erfordert eine Neuorganisation des Lebens, des Zusammenlebens, der Geldwirtschaft, der Juristerei. Es entstehen in Europa Universitäten. Professor Arnold Angenent, katholischer Theologe und Kirchenhistoriker aus Münster. In diesem Zusammenhang wird ganz neu diskutiert, was ist Christentum, was ist christliches Leben. Um also jetzt einen Blick auf Weihnachten zu nehmen, beginnen wir mit Bernhard von Clairvaux, den man ein Genie der Liebe genannt hat. Dieser Zisterzienserabt lebt im 12. Jahrhundert und gilt neben seinem Einsatz für die Kreuzzüge als großer christlicher Mystiker. Und für Bernhard ist Grundmuster der Liebe der Herabstieg des Gottessohnes. Die Mystik sieht Jesus neu, als schutzbedürftiges Kind in der Krippe, als Symbol für die Gottesgeburt im Menschen. Mein Gott, der Gottessohn steckt ja in dir. Du wirst zur Vollendung gebracht. Brauchst gar keine Sorge zu haben. Auch wenn du scheiterst, auch wenn du stirbst, selbst wenn du gekreuzigt wirst. Der Kern ist in dir, der bleibt und der wird überleben. Parallel zum Neustart des Christentums hinter Klostermauern entwickelt auch die Volksfrömmigkeit neue Formen. Zuerst gab es nur Passionsspiele. Jetzt beginnt man auch Weihnachten zu spielen. Und zwar hier bricht natürlich eine ganz neue Emotionalität durch. Ist es beim Kreuz, also das Mitleiden, den Schmerz empfinden, so ist es eigentlich bei Weihnachten die Lieblichkeit, die Intimität, das Kind. Einfach sozialgeschichtlich, religionsgeschichtlich ist die Geburt eines Kindes ja immer die Hoffnung, er könnte noch ganz anders werden als alle bisher. Auch heute, 2010 Jahre nach dem fiktiven Geburtstag Jesu, haben Krippenspiele in christlichen Pfarreien Hochkonjunktur. Viele Eltern, dem kirchlichen Leben entfernt, wollen aber doch, dass ihre Kinder Grundkenntnisse in der Bibel haben und dann sich von der Emotionalität dieses Urerlebnisses ein Kind wird uns geboren, angerührt werden. Vor diesem Hintergrund könnte Christentum auch im 21. Jahrhundert eine Überlebenschance haben. Trotz nahezu alles erklärender Rationalität, trotz der Konsumflut, die Weihnachten überschwemmt und trotz einer Amtskirche, die sich mit der Moderne sichtlich schwer tut. Denn die eigentliche Voraussetzung hat sich seit 2000 Jahren nicht verändert, so der katholische Theologe Angenent. Religion ist nicht von Jesus oder Mohammed oder Moses oder wem erfunden worden. Religion, das sind wir selber, unsere Grundkonstellation. Wenn wir über uns selber nachdenken, wenn wir uns selber erfassen, ernst nehmen, sind wir ein idealer Ansatz und in der Verwirklichung immer ein unvollendetes. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 5:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de